Zur Begrüßung der Übung der Artillerietruppenfassung der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start der ballistischen Raketen veröffentlichte am 13. März der Nationale Sozialverein Weißrusslands für die Union und die Kommunistische Partei der Union eine Erklärung.